1 Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live. 4 Stunden Musik, in denen uns, wenn alles klappen wird, unter anderem das neue Album der amerikanischen Band Wilco über den Weg laufen wird. Es gibt so etwas wie eine Art Comeback von Jens Leckmann. The War on Drugs, die amerikanische Band, möchte ich hier erneut heute unterbringen. Scream, hochinteressanter Titel. Das Reeperbahn-Festival lief von Donnerstag bis zum gestrigen Samstag, 3 Tage lang in Hamburg. Ich habe mir den Luxus erlaubt, dadurch eine ganze Reihe von Clubs zu laufen. Der ein oder andere Track heute dockt gewissermaßen an dieser Veranstaltung wahlweise mittel- oder auch unmittelbar an. Und dann möchte ich auch noch ein wunderbares Festival hier heute namentlich erwähnen, das im Oktober in Düsseldorf stattfinden wird. New Fall heißt das. Wie fangen wir denn an mit einem älteren Titel, der mir heute irgendwie in die Hände gekommen ist vom Londoner Dubstep-Produzenten Casper. Bitte nicht verwechseln mit unserem einheimischen Rapper Casper hier mit einem Track aus Everybody's Talking, Nobody's Listening. Das wollen wir mal schleunigst ändern. Hier ist London City. La la la la la la la. Die Liebe und London. Ein gutes Thema, wie ich finde, dem können wir noch treu bleiben hier mit dem London Trio TMS featuring Jagger und dem Titel I Need You. Everything's alright. You said, baby, I swear. I wanna hold this together, but it's just too much to bear. You do what you want now, do what you dare. I don't wanna hold on, don't wanna care. I lost myself, but I can't get you out. 1-3-4, Ladies and Gentlemen, etwas raviges Gewässer in diesen Minuten, wie ich zugebe. Rock Sonic hier mit Music in Me. Und wenn der Titel fast verklungen ist, dann wenden wir uns dem neuen Album des Berlin-Duos Mode Selector zu. Das kündige ich schon mal an. The Wir sind hier bei 1Live4. Das Berliner Duo Mode Selector veröffentlicht in dieser Woche sein ambitioniertestes Album, was man allein schon daran erkennen mag, welche Namen hier alle Beiträge beigetragen haben. Natürlich nicht die Namen, sondern die Personen, die Menschen aus Fleisch und Blut, die hinter diesen Namen stecken. Dazu zählt Thom Yorke in Klammern Radiohead. Amerikanische Rapper wie der Bus Driver oder auch Anti-Pop Consortium, dann ein Krachmacher vor dem Herrn Otto von Schirach und einige andere mehr. Berlin hat sich schon seit einigen Jahren zu einem echten Melting Pot entwickelt. Zahlreiche Künstler, Musiker, Produzenten aus unterschiedlichsten Ländern sind dorthin gegangen. Viele Leute fragen sich bis heute, woran das liegen mag. Alle Erklärungen, die mir persönlich gewissermaßen von Angesicht zu Angesicht zugetragen wurden, waren oft relativ simpler Natur, bezogen sich nämlich auf die Lebensverhältnisse und den Preis, den man dafür bezahlen muss. Das betrifft die Mieten, aber auch das Essen in Berlin. Lässt es sich eben an bestimmten Plätzen noch leben? Mode Selector haben seit jeher es verstanden, ausgesprochen filigran zwischen unterschiedlichen Styles zu vermitteln, ohne dass das irgendwie hektisch, betriebsam oder übermäßig angestrengt klingen würde. Grime, Dubstep, also UK Bass Musik insgesamt war und ist bei Mode Selector, wir haben das gerade hier im Opener auch gehört, sehr gut aufgehoben. Elektro-Techno-Elemente schleichen sich ein und dieses Album, das mir nahezu unmittelbar vor der Sendung erst zugetragen worden ist, konnte ich natürlich noch nicht ganz durchhören. Der Opener hat mich sowas von gekickt, dass ich ihn kurzfristig hier ins Programm genommen habe. Wo ich hier so gerade am Erzählen bin, erlaubt auch noch zwei, drei Sätze zum nächsten Künstler, dessen Diskografie, also die Geschichte seiner Alben, seiner Werke bis in die 90er Jahre zurückgeht. Er ist ein Rapper, er kommt aus England und wir alle wissen mehr oder weniger, irgendwann gerade im Genre Hip-Hop bist du oldschool, was an sich nichts Schlimmes ist, aber die sogenannte Hype-Maschine geht dann an dir weitgehend vorbei. Wie hat dieser Mann es nur geschafft, dass man bis heute ihm alles Mögliche unterjubeln kann, aber eben nicht oldschool? Ich wiederhole noch einmal, dass ich gegen diesen Begriff eigentlich nichts habe, aber mit ihm einher gehen schon mal gewisse Nachteile. Ich rede hier von Roots Manuva, der bis heute trotz Dizzy Rascal, Wiley, die nach ihm kam, immer noch wirklich aus meiner Sicht die erste Adresse ist, wenn es um britische Rap-Musik geht. Und der Albumtitel seines neuen Werkes verrät so ein bisschen, woran das liegen könnte. Forever Evolution, so heißt das Album von Roots Manuva, also immer wieder entwickeln, weitergehen, wenn man das vielleicht mal so frei übersetzen könnte. Viele seiner Tracks sind reggaefiziert. So viel Pop-Appeal wie auf diesem Album habe ich jetzt mal aus der Hüfte zurückgeschaut auf vorherigen Roots Manuva-Alben noch nicht gehört. Das ist ein ganz fantastisches Werk, in dem er auch seine Qualitäten nicht nur als Rapper, sondern als Sänger demonstriert. Der Mann ist sogar in der Lage, fast New Wave-artige Tracks zu intonieren. Ein buntes Album, ein Album, das wirklich kickt. Ein Album, dessen Exemplar, was mir vorliegt, leider overvoiced ist. Wir werden also gleich immer mal eine Durchsage hören. Einige von euch kennen das. Gelegentlich komme ich ja mit solchen Alben. Grund bei Big Dada, Ninja Tune, wo das erschienen ist, ist möglicherweise die Tatsache, dass bei Toddler T Anfang August das Album unberechtigterweise von einem Journalisten ins Netz gestellt wurde. Und man bei Ninja Tune und Big Dada jetzt auch dazu geht, die Exemplare für Journalisten over zu voicen, damit die eben nicht die 1A Originalqualität haben. Sei es drum. Hier ist Roots Manuva. One of those Jungle Boogie Man, Rumble Boogie Man, Mr. Nokian, www.dada.com. In an unknown neighborhood, driving slow, and it's that type, you know, to keep the lights down low. I saw it go, I saw it gone. I know my rights, I fight the hype, I'll take back that farm. I'm some idiot, I'm inside, I'm OCD. Poison in the prime, approaching D. If we tolerate this, we cease to exist now. I told a boy not to take the piss. Now we count 1, 2 to apocalypse. So who goes there? You know that. You should know by now. It's that bro. Painting pretty patterns with them rusty blades. Heat neatly hidden in their busty babes. Paranoid, really can't trust the day. And we were told we shouldn't throw trust away. It ain't nothing personal, it's just a day. Man kick slang and they talk a bus. I really don't know what they're talking of. Man down, now we're looking at the chalk that was. You know, it's that bro. Don't you go. Who is it? Was it you that bought the flowers and was howling at the moon? Saying I can't relate to the hate that looms. Impending destruction, grief and doom. There's something so compelling. www.sitdada.com. Tears do travel. Funny room fathom as we launch that cannon. Chucks away. Toodle to the pips. Strudel of the hoodle and the acid on your hips like. Kurzer Blick nach Schottland, Glasgow. Von da kommt Rusty, der jetzt sein Debütalbum veröffentlicht, das heißt Glass Swords. Frühere Arbeiten von Rusty fielen immer so unter dem Begriff wonky. Sehr schiefe, verdrehte Arrangements, viele 8-Bit-Sounds. Ich staune, woher er einen großen Teil wirklich eingängiger Tunes genommen hat auf seinem Debütalbum, das im Übrigen auf dem Warp-Label erscheint. Hier ist ein R&B-trächtiger Titel, der heißt Surf Rusty. We'll be right back. Take that bag with your clothes and leave your keys by the door. Cause she never wants to see you no more. Never should've listened to the serpent. You shot yourself in the foot again. Take that sad little face and leave your pride at the door. Cause you're never gonna touch her no more. Never should've listened to the serpent. You shot yourself in the foot again. Hier. Ich melde mich gleich nochmal und sag, was wir hier in einer Linie gerade hören. Von Glockenhell jetzt runter ins Verlies. Dub War ist dieser Act hier. deal. Kleiner Break hier, 1 Live 4. Ich hatte Rusty gespielt und war dann direkt rübergegangen in das neue, in Kürze kommende Album des Amerikaners Nian Indian, das heißt Era Extraña. Und der Mann hat ein wunderschönes Händchen für wirklich sehr poppige Outfits, treibende Grooves, aber auch eine gehörige Portion Synthesizer Madness, wie wir das eben auch gehört haben, bei seiner Verbeugung vor dem polnischen Mädchen, The Polish Girl. Danach bin ich rübergegangen zu einem Titel, der seit etlichen Wochen jetzt als freier Download im Internet kursiert, sich dort größter Beliebtheit erfreut, als würde Scream den Mund mit all seinen regulären Veröffentlichungen noch nicht voll genug bekommen, hat er den Track, den ich dann gespielt habe, Shot Yourself in the Foot Again, zusammen mit Example eben als besagten freien Download ins Netz gestellt. Und gerade verklungen ist das Duo Dub War um den Bass-Veteranen Benny Ill, der vor Jahren, wie ich mich noch gut entsinne, unter anderem und zum Beispiel an der Seite des Düsseldorfer DJs Orson sehr, sehr viel Glanz an einem Abend in einer Nacht einmal in den Düsseldorfer Club Salon des Amateurs gebracht hat. Benny Ill zählt zu der britischen Horsepower Productions Clique, die gewissermaßen mit ihren Produktionen damals so die Brücke gebildet hat von Two-Step, Aufnahmen, die sehr, sehr stark verdubbt wurden und viele Jungle-Samples und Elemente hatten, hin zu Dubstep. Benny Ill hier mit dem Funky Deal gerade gehört, als Dub War, ein Titel, der freilich vom Sound her mit alten Horsepower Productions Sachen so gar nichts zu tun haben will, aber Evolution, den Begriff hörten wir ja heute schon. Ich möchte hier im Moment mal weitermachen mit dem neuen Album von Crazy P. Wunderschöne Hausnummern, sehr variationsfreudig, auch im Tempo. When We On heißt das Album, aus dem ich hier diesen Titel mal spiele. Thank you. Crazy P aus dem Norden Englands, When We On heißt ihr neues Album. Ich möchte, wenn die Möglichkeit bestehen sollte, in der heutigen Sendung noch ein, was haben wir denn jetzt hier? Ach so. Entschuldigt bitte, der Titel brach vorzeitig ab, aber das war hier kein Studiounfall. Ich möchte einen neuen Titel von Mosca spielen, den dieser auf dem Label von Martin Dijkers aus den Niederlanden veröffentlicht hat, später. Hier ein etwas zurückliegender Titel von Mosca, der heißt Till Shift und kommt im Remix eines Mannes, der mir immer sehr gerne in die Hände fällt, Giulio Bashmore in letzter Zeit. Mosca Till Shift im Giulio Bashmore Remix. Bis gleich. Mit Stefan Fries um 23 Uhr. Wolf würdigt Besuch des Papstes in Deutschland. Viele Freiwillige bei der Bundeswehr kündigen. Und das Wetter morgen ganz ähnlich wie heute, sonnig und warm. Papst Benedikt XVI. Hat seine viertägige Deutschlandreise beendet. Vor dem Abflug nach Rom wurde er auf dem Flughafen Lahr bei Freiburg von Bundespräsident Wolf verabschiedet. Sie haben auf Ihrer Reise viele Zeichen gesetzt, Orientierung und Maßstäbe vermittelt, die nicht nur bequem sind und die uns allen zu denken geben, den Katholiken und den übrigen Christen, genauso wie den Nichtchristen. Der Papst bedankte sich für die vielen Begegnungen auf seinen Stationen in Berlin, Erfurt und Freiburg. Erfüllt von den eindrucksvollen Erlebnissen und Erinnerungen an diese Tage in der Heimat, kehre ich nun nach Rom zurück. Und für eine gute Zukunft unseres Landes in Frieden und Freiheit sage ich zum Abschied ein herzliches Vergelt's Gott. Am Vormittag hatte Benedikt bei der größten Messe seiner Reise in Freiburg die Katholiken zu Papsttreue aufgerufen. Zu der Messe waren 100.000 Menschen gekommen. In Frankreich wird das Regieren für Präsident Sarkozy künftig wohl schwieriger. Nach den Teilwahlen zum Senat haben die oppositionellen Linksparteien dort erstmals die Mehrheit. Der Senat wirkt in Frankreich als zweite Kammer bei der Gesetzgebung auf nationaler Ebene mit, ähnlich wie in Deutschland der Bundesrat. 7 Monate vor der Präsidentenwahl in Frankreich galt die Senatswahl als wichtiger Stimmungstest für den konservativen Amtsinhaber Sarkozy. Bei der Bundeswehr hat innerhalb von 3 Monaten jeder 5. Soldat seinen freiwilligen Wehrdienst schon wieder beendet. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums hörten von knapp 3.500 Freiwilligen 780 vorzeitig auf. Michael Bierter berichtet. Verteidigungsminister de Maizière ist wegen der vielen Abbrecher unzufrieden. Denn seit dem Aussetzen der Wehrpflicht im Juli ist die Bundeswehr auf Freiwillige angewiesen. De Maizière stellt zwar klar, dass jeder, der freiwillig kommt, auch freiwillig gehen darf, trotzdem will er gegensteuern. Offenbar spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Nach Angaben des Ministeriums haben einige Soldaten den Wehrdienst aus privaten Gründen oder wegen anderer Arbeitsstellen aufgegeben. Andere seien gegangen, weil sie sich den Dienst bei der Armee anders vorgestellt hatten. Genaueres wird möglicherweise im Dezember bekannt. Dann will die Bundeswehr nach einem halben Jahr mit freiwilligen Wehrdienstleistenden Bilanz ziehen. In der Fußball-Bundesliga hat Köln seinen ersten Heimsieg der Saison geholt. Gegen die Gäste aus Hoffenheim gewann das Team 2:0. Die Tore schossen Mato Jajalo und Lukas Podolski. Im zweiten Sonntagsspiel gewann Bremen zu Hause gegen Hertha Berlin 2:0. Bei der Rad-WM in Dänemark hat der deutsche Sprinter André Greipel Bronze geholt. Beim Straßenrennen in Kopenhagen kam Greipel als Dritter ins Ziel und war enttäuscht. Gut, ich bin das erste Mal als richtiger Kapitän gestartet bei einer Weltmeisterschaft und die Mannschaft hat alles gegeben und ich denke mal, das ist halt schön, eine Medaille gewonnen zu haben, aber so viele Chancen gibt es für Sprinter nicht bei einer Weltmeisterschaft. Neuer Weltmeister bei der Rad-WM im Straßenrennen ist der Brite Mark Cavendish, Zweiter wurde Matthew Goss aus Australien. 1 Live. Sektorwetter. Die Nacht ist oft sternenklar, hier und da gibt es Nebel. Morgen startet der Tag sonnig, am Nachmittag rücken vom Niederrhein und dem Münsterland her Wolken an, es bleibt aber trocken. Die Höchstwerte in Dortmund und Olpe 22 Grad und in Brühl sogar 26. Am Dienstag erst grau mit ein paar Schauern, später wieder sonniger. Stauschau. Es ist alles frei. Ich möchte hier zunächst weiterziehen mit zwei musikalischen Beispielen aus der French Elektro-Szene. Da haben wir zunächst einmal einen relativ gesehen Newcomer. Dieser Mann nennt sich Mondkopf und hat auf einem etwa anderthalb, zwei Jahre zurückliegenden Album mich persönlich schon zutiefst beeindruckt mit seinen unglaublich martialischen Tracks, als würde er seine Titel im übertragenen Sinne wirklich mit Hammer und Meißel aus irgendwelchen Felsen heraushauen. Auch das neue Album Rising Doom kommt sehr, sehr schwer und sperrig daher. Wenn man aber diese Sperrigkeit mal für sich versucht zu lüften, ist das eine hochspannende, interessante und sehr eigene Angelegenheit. Rising Doom, das Album von Mondkopf. Und danach schon mal einen kleinen Appetizer in Richtung des Comebacks, wenn man so will, von Scratch Massive. Ebenfalls aus Frankreich ein Duo, das einige Jahre nichts von sich hat hören lassen. Und gleich tief in die frühen 80er Jahre eintauchen wird mit dem Track, den ich ausgewählt habe. Zunächst Mondkopf. hier ist Heiligtum. Ich warte immer noch versteckt. Alle Menschen mögen mich, alle Menschen. Auf Tatsachen basierte ich, 38 Grad erpicht. Als Tatsache geriet ich mich, zu fallen. Live hier. Ich hatte zu Beginn der Sendung kurz gesagt, dass ich auch die ein oder andere Bemerkung innerhalb der heutigen Show Richtung Hamburg loslassen will bzw. wollte, weil von Donnerstag bis Samstag, genau genommen also gestern 22 bis 24, dort das Reeperbahn-Festival stattgefunden hat. Ein Festival, das nun schon seit einer ganzen Reihe von Jahren rund um die Reeperbahn gewissermaßen alle Clubs besetzt mit Bands. Das sind nicht die landläufigen Top-Acts, sondern größtenteils Bands, die noch keinen großen Namen haben oder die dabei sind, sich einen Namen zu machen. Vor Jahren hat es das Phänomen gegeben, dass wenn eben Bands schon sehr groß waren, in einem Club platziert wurden, das so groß war, dass viele, die Tickets hatten, Festival-Tickets da enttäuscht abziehen mussten. Deshalb hat sich das so auf einem spannenden, interessanten Level eingependelt und überhaupt für mich persönlich ist ein Festival, wenn ich darüber erzählen will, musikalischer Art und Weise, kann man das eigentlich nicht nur begrenzen mit den Bands, die nun tatsächlich auf der Bühne gestanden haben, sondern man muss im Grunde ja alles dazu zählen, was einem an Musik letztendlich auch in den Straßen oder sonst wo begegnet. Und damit bin ich bei dem gerade gehörten Song. Den habe ich nämlich nicht auf irgendeiner Bühne live gesehen, sondern erst einmal nur gehört. Ich betrat einen Schallplattenladen. Noch ist sowas ja in Deutschland nicht verboten. Und das war der Song, der mir da gewissermaßen aus den Boxen des Ladens entgegendröhnte. Und ich dachte spontan, meine Güte, habe ich da mit Velvet Underground irgendwas verpasst? Ist das ein Song aus dem Vermächtnis, ein Unentdeckter? Doch dann schlich sich deutscher Gesang auf die Platte. Ich war so etwas von fasziniert und erkundigte mich sofort und erfuhr dann, wir haben hier gerade gehört, die dreiköpfige Hamburger Frauenband Die Heiterkeit mit einem Track aus ihrer 4-Track-Single, die offensichtlich im Moment noch selbst vertrieben ist. Alle Menschen ist der A1-Titel dieser Single. Und dann hörte ich noch, dass ein Album wohl gewissermaßen in der Röhre ist, produziert wird und der Name Tobias Levin fiel auch, was mich nicht überraschen sollte. Tobias Levin, ein ausgesprochen guter und kompetenter Produzent aus Hamburg. Dieser Laden heißt Hanse Platte. Wer sich für euch von euch dafür interessiert, befindet sich im neuen Kamp 32 in Hamburg. Und die Besonderheit dieses Shops ist, dass er nur ausschließlich Hamburger Musik anbietet. Daneben noch einiges an Klamotten, Büchern, Mützen, Schuhe und so weiter. Ausgesprochen positiv und angenehm. War nett. Und ein anderer Typ, der direkt hinter mir da auch rumschwirrte, der hat sich dann die Heiterkeit prompt auch gekauft. So kann das gehen. Eine Band, die am Freitag dieses Festivals aufgetreten ist, die ich leider nicht sehen konnte aufgrund einer eigenen Verpflichtung. Schade eigentlich. Ich habe sie jetzt zuletzt mit großer Euphorie gespielt, will das fortsetzen. Die Philadelphia Band The War on Drugs, Slave Ambient. Ein fantastisches Album, daraus hier Die beste Nacht, Best Night. Wir sind hier bei 1Live4. Na, da müsste jetzt eigentlich Musik kommen. Die kommt nicht, aber jetzt ist sie doch am Start. Die spanische Band DeLorean und ich hier mit meinem Versuch, einige mal mehr, mal weniger, so leicht balearisch, traumhaft angehauchte Tracks hier ins Spiel zu bringen. DeLorean hier im Hintergrund, ich höre auch gleich auf. Rainbow Arabia, das Los Angeles Duo, haben wir gerade gehört mit einem Remix des Album-Titeltracks Boys and Diamonds. Und davor das Duo Luca and Biganti mit dem Titel Time aus der EP Invisible Cities. Wir sind hier bei 1Live 4. Ich habe gerade Musik gespielt aus dem insgesamt dritten Album von Guy Boratto, das 3 schlicht und ergreifend heißt, aber der verkappte Titeltrack ist einer, der heißt The Third. Möglicherweise ist auch das gemeint und diesen Titeltrack haben wir gerade gehört. Dieser Guy Boratto kommt ursprünglich aus Sao Paulo in Brasilien und landläufig verbindet Mann, Frau mit Brasilien ja immer sehr helle, dem Licht zugewandte Musik. Aber gerade in Sao Paulo gibt es eine sehr bewegte Vergangenheit in Sachen Punk und eher düster geratener New Wave Musik. Und Guy Boratto ist jemand, der schon mal sehr, sehr gerne auch über den Tellerrand der Techno- oder der elektronischen Musik hinausschaut und bei dessen Album man durchaus merkt, dass solche Dinge und möglicherweise Sachen, die unmittelbar vor seiner Haustür passiert sind, in seine Arbeit einfließen. Da gibt's übrigens auf dem Soul Jazz Label, von dem ich blöderweise längere Zeit hier nichts mehr untergebracht habe, weil die Kontakte da so ein bisschen eingeschlafen sind, einen wunderbaren Sampler, der sich insbesondere mit der Musik von Sao Paulo und der Geschichte beschäftigt. Soweit mal Guy Boratto und davor habe ich das britische Duo Walls gespielt, das auch mit sehr gleißenden Skulpturen sein Album gestaltet, das jetzt veröffentlicht wird. Dieses Album heißt Coracle Walls. Ich möchte jetzt weitermachen mit einem neuen Titel von Jens Leckmann. Der Schwede hat sich einige Jahre, zumindest nach meiner Beobachtung, nicht gerührt und nach allem, was ich weiß und gelesen habe, liegt das wohl daran, dass ihm selber seine Songs nicht mehr gefielen. Mit dieser Phase scheint es vorbei zu sein und Jens Leckmann, was ich fantastisch finde, kommt im Oktober hier in den Sektor. Verantwortlich dafür ist ein Festival, das ich versuchen will, hier in aller Kürze mal zu erwähnen. Es ist ja auch noch ein bisschen hin. Das New Fall Festival reicht vom 11. bis 16. Oktober, findet in Düsseldorf statt, dort in zwei Sälen im Robert-Schumann-Saal und Saal David Streichen in der Tonhalle. An diesen 7 Tagen wird einem nun kein überbordendes Programm geboten, sondern sehr dosiert und wirklich gut ausgesucht feine Acts zwischen zarten Singer-Songwriter-haften Klängen und wirklich interessanter und zum Teil auch neuer Elektronik, wenn ich da zum Beispiel an die britische Formation Cloud Boat denke, von der ich heute mal keine Musik hier mit habe, die aber derzeit hier und da schwer gehypt wird. James Hill wird da sein, Nouvelle Vague, Jochen Distelmeier und eben am 15.10., das ist der Samstag, im Robert-Schumann-Saal Jens Leckmann, von dem es jetzt neue Tracks gibt. And struggling with the parameters and the basic construction of my feet, kicking beer cans and rubbish along the concrete, crossing the street, crossing galaxies of taxis and backseats and drunk sweets and half Greeks. Shut up, no, you shut up. What's the matter, take a number, but a cup. Every time I hear you say fuck it, I will remind you of the photo in your pocket. How long it's been there, 2 years, I bet. Have a sniff, it's gonna smell like a cigarette. When was the last time you smoked a cigarette? And more importantly, who did you smoke with? Having an argument with myself down Victoria Street. Passing the markets, now the windows and neon, illuminating my path to the feet. Your grinning face, scaring a poor parakeet. Your heavy breathing, scaring the wind. So rich on summer and so sweet. Fuck you, no you, fuck you. You didn't come here for nothing, did to you. I know that's what you've been saying lately, but let me draw attention to exhibit B. A honeysuckle on a plastic envelope, and put a flower underneath a microscope. See what's written on the petals, look closer, that's her initials. And now I'm walking by Bevan Mick's backpacker hostel on Victoria Street, where it's reggae night tonight, and the backpackers are pouring out like a tidal wave of vomit. I have to sit down on the curbside and count the coins in my pocket, see if I have enough cash to take a taxi home. No. Alright, yes, can we just try to figure this out? Can we just talk about this, please? No, I don't want to talk to you. Okay, you want to keep fighting? Yeah, I want to keep on fighting. Alright, fair enough. One, two, three, here we go. Having an argument with myself down Queensberry Street. The lonely light from the town hall clock tower, the chime of the bell striking. One, two, three. And it takes shape in the form of an image, in the form of a living memory. The way her shadow used to walk by your side in a different time, a different city. Oh please, no you, oh please. I wanna see you drop down on your knees. I wanna see your hand waving farewell. Why are you hitting yourself? Why are you hitting yourself? History beat itself twice at Mars. For the tragedy that is farce. But where did I find its source? To make history of a love like ours. A love like. Eine gewisse Nähe zu Morrissey klingt immer durch bei Jens Leckmann, aber der Genannte hat sich bisher meines Wissens nicht an Afrobeat-artigen Klängen vergriffen. Insofern hat Jens Leckmann hier ein Alleinstellungsmerkmal, wenn man so will. An Argument with Myself, also Streit mit sich selber. Das ist der Titeltrack einer 5-Track-EP, die jetzt am Wochenende auf dem Label Secretly Canadian veröffentlicht worden ist. Wenn ich vielleicht hier noch so ein bisschen bei solchen Afrobeat beeinflussten Klängen bleiben kann, insbesondere amerikanische Indie-Bands haben ja in den letzten Jahren versucht, gewissermaßen Schemata oder bestimmte Arrangementformen einfach durch solche Sounds zu durchbrechen und einfach weniger Sorgfalt auf genau gezielte Strophen, Refrains und solche Dinge zu legen, sondern haben versucht, ihre Titel eher als, wie könnte man sagen, als Grooves, als rhythmische Patterns durchlaufen zu lassen und ihnen trotzdem eine Wendung hin zum Lied zu geben. Vampire Weekend, Yesayer noch stärker zu nennen, Gang Gang Dance oder auch die eben gehörten Rainbow Arabia mit einigen sehr exotischen, futuristisch anmutenden Klängen. In diese Richtung schlägt zumindest ansatzweise auch eine neue Band, Givers, in Light, erscheint in wenigen Tagen. Vorab gibt es einen wunderschönen Titel als Single gewissermaßen, den möchte ich hier in diesem Zusammenhang spielen, der heißt Up, Up, Up. Oh, we up, up, up for the glow show. Yeah, we down, down here on the ground. Yeah, we up, up, up, up, up, up, up, love. Yeah, we up, up, up in the clouds. Yeah, we up. Yeah, we up. Yeah, we up. You go find me Brooklyn kommt KRTS mit seiner Hold On EP. Leider nicht sehr lange, denn gleich kommen die Infos. Dann geht's hier weiter mit 1, 2, 4. Bis gleich. Mit Stefan Fries um Mitternacht. Wulff verabschiedet Papst nach Rom. Katalonien beendet Stierkampftradition. Und das Wetter auch morgen sonnig und deutlich über 20 Grad. Papst Benedikt XVI. Ist zurück im Vatikan. Am Abend beendete er bei Freiburg seine viertägige Deutschlandreise. Bundespräsident Wulff dankte dem Oberhaupt der katholischen Kirche für seinen Besuch. Wir wünschen uns, dass Sie helfen, Getrenntes zu verbinden, dass Sie dazu beitragen, dass die Kirche den Menschen nahe bleibt und dass Sie die Fragen, die in den vergangenen Tagen an Sie herangetragen wurden, weiter bewegen. Am Besuch des Papstes in Deutschland gab es auch Kritik, Wolfgang Luck berichtet. Schöne Worte habe es gegeben, aber kein Signal zur Veränderung, das sagt die Basisbewegung Wir sind Kirche. Allen Reformanliegen habe der Papst eine pauschale Abfuhr erteilt. Und auch der Verlauf des Treffens mit Missbrauchsopfern in Erfurt wird heftig kritisiert. Es seien zwar Tränen geflossen, aber es habe keine öffentliche Entschuldigung des Papstes gegeben für sexuelle Gewalt gegen Kinder durch Priester. Das kritisieren die Opferverbände. Enttäuscht sind auch viele evangelische Christen, die vergeblich auf ein Signal des Papstes zur Annäherung der Kirchen gehofft hatten. In der spanischen Region Katalonien hat es den letzten Stierkampf gegeben. Ab sofort ist er dort verboten. Das Verbot hatte das katalonische Regionalparlament im vorigen Jahr beschlossen und damit eine jahrhundertealte Tradition beendet. Der Stierkampf ist auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Deutschland mit rund 40.000 Arbeitsplätzen und Milliardengewinnen. Katalonien ist die erste Region auf dem spanischen Festland, die die Stierkämpfe verbietet. Vorher hatte eine Tierschutzgruppe Druck gemacht. In Libyen ist ein Massengrab mit mehr als 1.200 Toten gefunden worden. Nach Angaben der Behörden wurden die sterblichen Überreste der Menschen in der Nähe eines Gefängnisses in Tripolis entdeckt. Dort hatte es Mitte der 90er Jahre eine Meuterei von Gefangenen gegeben, die gegen ihre Haftbedingungen demonstrierten. Hinweise auf das Massengrab waren bei der Befragung von Zeitzeugen aufgetaucht. Die neue libysche Führung versucht so, die Gräueltaten des Gaddafi-Regimes aufzuarbeiten. In der Fußball-Bundesliga hat Köln seinen ersten Heimsieg der Saison geholt. Gegen die Gäste aus Hoffenheim gewann das Team 2:0. Einer der beiden Torschützen war Lukas Podolski. Man hat sich mit dem Sieg heute etwas Luft verschafft. Mit 10 Punkten stehen wir, glaube ich, im Mittelfeld da. Aber es geht immer schnell, wenn man in Berlin wieder nachlässt. Dann kann es wieder ganz schnell nach unten gehen. Darum muss jeder wissen, dass es die nächsten Wochen genauso konzentriert weitergeht. Im zweiten Sonntagsspiel gewann Bremen zu Hause gegen Hertha BSC Berlin 2:0. 1 live. Sektorwetter. Die Nacht ist weitgehend klar, nur hier und da kann es etwas Nebel geben. Auch morgen wieder viel Sonne. Nachmittags wird es vor allem vom Niederrhein bis zum Münsterland etwas wolkiger. Es bleibt aber trocken. Die Höchstwerte morgen in Siegen 23 Grad und in Aalen und Bergisch Gladbach 24. Am Dienstag dann von allem etwas. Mehr Wolken und vereinzelt Schauer, aber auch wieder Sonne. Stauschau. Keine Meldung mehr. Eins live. Vier. Ich möchte weitermachen mit einer Hausnummer, die mit etwas Fantasie zumindest so etwas wie Punk-Spirit verströmt. Von einem Produzenten, der mir noch nicht untergekommen ist, der heißt K-Sand, residiert seit einiger Zeit wohl in, na wo schon, Berlin natürlich, hat dort sein Studio und veröffentlicht allerdings auf dem britischen House-Label Left Room Limited. Do you remember who you were? Heißt seine EP und der erste Track daraus ist You Don't Have to Say You Love Me. Hier ist der K-Sand. Thank you. Sand. You don't have to say you love me, ist der Titel, den ich hier spiele. Das Pendel braucht bekanntlich die Extreme, deshalb wechsle ich hier jetzt mal in eine gewisse Form von Nachtschwere. Und wer könnte uns die besser geben als der Blues, den ich auch auf einem Album gefunden habe, aus dem ich schon in der letzten Woche einen Titel spielte, und zwar einen Titel der amerikanischen Band Megaphone, verstärkt um ihren alten Freund Justin Vernon. Ein 8-Minuten-Brett, das gerade nach hinten raus mit etlichen Feedbacks glänzte, am Ende möglicherweise sogar wie ein schwerer Balken hier in der Sendung lag. Ich hoffe, das wird mir heute nicht passieren. Hier ist aus demselben Album von Megaphone der Titel Scorned. I've been scorned. I've been burned. I've been scorned. I've been torn down. This show is your bone. Thank you. know life can be so sad. Sometimes you just sit right down and cry. You know life can be so sad. Sometimes you just sit right down and you cry. Sometimes your luck it gets so bad. Maybe you'd be better off if you should die. Yes, I've tried so hard not to remember. And people, I've tried so hard to forget. I've tried so hard not to remember. And people, I've tried so hard. But I can't stop my mind wandering back to the days I was just a downtrodden kid. Some folks have such a good life. You know they just get on that big train and they ride. You know some folks have such a good life. They just get on that big train and they ride. I would spend most of my days running and hiding from the world outside. If I ever get to heaven, you know that sure would ease my worried mind. Yes, if I ever get to heaven, that sure would ease my worried mind. You know, when I find that place in the sky, people, I'm gonna leave this old world behind. I'm sinner, it's a dream to some. endless desert. Why can't you see you are a treasure? I've seen the world. I love you better. Oh, Tenerife, you are the treasure of my soul. قاريت كلمت وما استرتاي يا لغي الله كيسا ما قاريت كلمت وما استرتاي Oh Tenerife, oh jealous desert, why can't you see you are a treasure? I've seen the world. Love you better, oh Tenerife. You are the treasure of my soul. Vier. Wollte nicht zu früh reinsprechen hier bei dem zuletzt gehörten Track. Ich sag noch mal ganz kurz, zunächst Megafon, dann ein Rückgriff hin zu Fleetwood Mac, zu den ganz alten Fleetwood Mac, als sie noch eine wahrhaftige Bluesband waren, mit Peter Green, Trying So Hard to Forget, heißt der Titel aus ihrem Mr. Wonderful Album. Um dann wieder in die jüngere Vergangenheit zu springen, jünger deshalb, weil das gerade gespielte Album von der Tuareg-Band Tina Riven bereits Anfang September erschien. Aber das ist wirklich ein atemberaubendes Werk. Ich habe es erst einige Tage später hören können, bedingt durch meine Ferien, die hier und da immer noch so ein bisschen nachwirken. Die Geschichte dieser Band ist schlichtweg zu komplex und auch viel zu kompliziert, um sie hier auch nur ansatzweise in einer vertretbaren Zeit erzählen zu können. Geht sie doch zurück bis Anfang der 80er Jahre. Die Musiker haben ihre Musik, wenn es denn überhaupt ging, lange Jahre sporadisch auf Kassetten veröffentlicht. Sporadisch deshalb, weil Kriege, Fluchtbewegungen, ich suchte gerade nach dem richtigen Wort, immer wieder natürlich Zeit fraßen und auch andere Prioritäten, was das persönliche Leben betrifft, setzen mussten. Seit 10 Jahren gelingt es der Band, hin und wieder ein Album zu veröffentlichen. Insbesondere durch Festivalauftritte hat ein größeres Publikum Aufmerksamkeit bekommen. Und darunter befinden sich auch Musiker der amerikanischen Band TV on the Radio, die wie Nils Klein von der Band Wilco, die wir gleich noch hören werden, als Gäste hier auf diesem Album vertreten sind, aber sehr reduziert spielen. Also wer hier den Verdacht hätte, da würde sich irgendjemand auf einen fahrenden Zug werfen, der läge, glaube ich, falsch. Im Übrigen haben wir Tunde Adebimpe von TV on the Radio hier in dem gerade verklungenen Titel Tenere Takim Tassam auch gehört. Tassili heißt das Album, das sollte ich vielleicht nachtragen. Und komme jetzt zu einem dänischen Frauenduo, Darkness Falls, das mit im Grunde uramerikanischer Musik jetzt auf dem Reeperbahn-Festival zu hören war, das ich nun schon zwei, dreimal erwähnt habe. Das fand in Hamburg, wo sonst natürlich statt, von Donnerstag bis Samstag. Die beiden Däninnen kommen mit sehr düsterem Twang daher, mit Soundtrack-artigen Songs, die so ein bisschen 60er Jahre ganz sicherlich sogar beeinflusst sind. Interessant ist, dass sie produziert werden von niemand anderem als Anders Trentemøller, der eigentlich sich seinen Namen gemacht hat durch Techno-Tracks, der aber auch schon auf Live-Konzerten und nicht zuletzt auch auf seinem letzten Album durchblicken ließ, dass auch so getragene, düstere Desert-Sound-Musiken ihn durchaus interessieren, Gitarrenklänge, die er in seinen Titeln zuletzt hatte. Jetzt möchte ich mal was von Darkness Falls spielen. In Kürze nämlich erscheint bei uns in Deutschland ihr Debütalbum und das heißt Alive in Us. Ich konnte mir das schon besorgen und möchte mal einen Titel daraus spielen. is always right. About the morning, okay, I'm an old shoe. Danced above the blaze, never stopped crawling. Black dunes, and I'm waiting for you. Waiting forever. Are you awake now too? Eben schon erwähnt in Form von Nils Klein, hier kommt Wilco in Gänze. Jetzt erschien gerade The Whole Love, das neue Album der amerikanischen Band, die sich in der langen Zeit ihrer Geschichte schon vor längerer Zeit im Grunde total freigeschwommen hat. Wilco können tun und lassen, was sie wollen, wann sie wollen. Sie können Art Rock spielen, raumgreifende Improvisationen, die ins Experimentelle gehen. Sie können mit Elektronik experimentieren. Sie haben das ja getan, unter anderem mit dem Tausendsasser Jim O'Rourke, ohne dass ihnen das jemand übel nehmen würde. Und sie können versinken in knietiefer Tradition. Das tun sie einige Male auf diesem Album, das ich, was eigentlich sonst, großartig finde. Vor allen Dingen dann, wenn vermehrt geschieht das hier, die Tex-Mex-Schweineorgel gewissermaßen aufheult und Tracks gespielt werden, die dann genau in dieser Region zu verorten wären. Wilco, The Whole Love, jetzt habe ich gerade Musik daraus gespielt. Der Zufall will es, dass ich in Hamburg einen Typen getroffen habe, der sich genau so nennt, nämlich Wilco. Ein DJ. Wir kamen irgendwie ins Gespräch. Er war dann entsprechend DJ Wilco, kam aus den Niederlanden. Und wenn sich mir jemand als DJ vorstellt, dann frage ich natürlich, sag mal, was spielst du denn so? Und er starrte mich so regelrecht an, blickte mich an, sekundenlang sagte gar nichts, um dann gewissermaßen herauszuplatzen mit dem Wort alles. Dann gab er mir seine Karte, naja, und ein DJ, der nun wirklich alles spielt, also wirklich alles, das kann ich mir natürlich so richtig dann auch nicht vorstellen, obwohl ich natürlich mich bemühe, hier auch relativ vielseitig anzutreten. Dann hat er mir seine Karte gegeben und Visitenkarte möchte ich dann nochmal vorlesen. Da steht also DJ Wilco, All Around DJ for All Your Parties, also alles DJ, wenn man, ich kann das im Moment nicht treffend übersetzen, für all deine Partys. I play all kinds of music. Ich spiele alle Arten von Musik. Das steht dann da tatsächlich. Und dann listet er auf. Achtung. 50er Jahre, 60er Jahre, 70er Jahre, 80er Jahre, 90er Jahre, Nuller Jahre. Disco, Soul, Ska, holländische Musik, New Wave, Alternative, Dance, Rock, Rockabilly. Achtung, jetzt kommt Spanish, also spanische Musik, Country, World Music und jetzt ist immer noch nicht Schluss, jetzt ergänzt er das Ganze and many, many more, also noch viel mehr. Tretet mit mir in Kontakt und ich werde mir alle Mühe geben, eure Wünsche zu erfüllen. Wer da also Interesse hat an DJ Wilco, kann sich vertrauensvoll an mich wenden. And the dirt that I've been gathering deep beneath my nails. But now I know what I've been missing, and I'm going home to make it mine. And I'll be battening the hatches and pulling in the sails. 'Cause you got that special sadness, you got that tragic set of charms that only comes from time spent in Los Angeles. Makes me wanna wrap you in my my arms. You got that special kind of sadness. You got that tragic set of charms that only comes from time spent in Los Angeles. Makes me wanna wrap you in my arms. Nachdem ich mich im Verlauf dieser Sendung über den Begriff Oldschool ausgelassen hatte, kann ich den ruhig mal wieder aufgreifen und eben hier die Bemerkung loslassen. Auch das ist natürlich abseits des Genres Rap-Musik Oldschool, was wir hier von der amerikanischen Band Doors gehört haben. Aber ein Titel, der so berührend ist, wie ich finde, aus ihrem jetzt erschienenen Album hier in Deutschland zumindest, Nothing Is Wrong, direkt der Opener, Time Spent in Los Angeles. Ein Lied, in dem Begriffe wie Sadness und Tragic vorkommen. Und das ist vielleicht, wenn auch nicht musikalisch, so doch von den Begriffen her eine Überleitung zur nächsten Musik. Tragisch und traurig ist der Tod von Joel Dever, der eine Hälfte des Duos Baton ist. Baton ist ein in London lebendes Elektro-New-Wave-Duo. Das ist einmal Joel Dever, der viel zu früh gestorben ist. Er ist noch nicht einmal 30 Jahre alt geworden. Ich hatte mir die Meldung über seinen Tod ausdrucken wollen. Ich habe das auch getan, sie aber unglücklicherweise zu Hause liegen lassen. Er ist vor wenigen Tagen gestorben. Im nächsten Monat sollte das neue Album der Band erscheinen. Das wird er nicht mehr miterleben können. As I Ride With No Horse heißt es. Seine Partnerin Chloé Roné, die Namen klingen etwas französisch, aber wie gesagt, die beiden residieren in London. Ich bin nicht sicher, ob sie tatsächlich ein französisches Duo sind, der Verdacht liegt aber immerhin nah, denn ihr Album wird auf dem Kill the DJ Label veröffentlicht werden im nächsten Monat. Ich möchte vorab schon mal einen Titel spielen, den es im Übrigen auch als Zwölfer, als sogenannte gibt, der heißt Shutter. Hier sind Baton. Kids. Rest in Peace, Joel Dever, eine Hälfte des London-Duos Baton, das wir hier gerade gehört haben mit Musik aus dem kommenden Album As I Ride With No Horse. Hier im Hintergrund, das ist der heute bereits schon mal angeklungene Mosca mit einem neuen Titel auf Martin Dykers 3024 oder auch 3024 Label. We'll be right back. Manchmal erwähne ich ja zu dem gespielten Track das entsprechende Label dazu. In diesem Fall macht das wirklich Sinn. Die bisherigen Veröffentlichungen auf dem eben erwähnten Label von Martin Dijkers, 3024 heißt das, sind allesamt richtig classy und nach vorne gedacht. 16 Releases-Veröffentlichungen gibt es. Das hier ist die 16. von Mosca und die heißt The Wavy EP. Martin selber schreibt zu dieser Veröffentlichung als Labelboss, der er ja ist, dass seien vier Tracks inspiriert durch Trinkgelage, Gefängniszellen, Techno und Subbass. Ich finde, das trifft es wirklich ganz gut. Während ich das sage, rollt hier Vincenzo zusammen mit Aram an. The Backyard ist einer von insgesamt 8 Tracks, mit dem das deutsche Dessous-Label seine Best Kept Secrets 3 Compilation bestückt, also die 3. Folge dieser Best Kept Secrets-Reihe. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz kurz bei dir und euch für deine eure Aufmerksamkeit bedanken. Ich wünsche euch eine angenehme, gesunde, friedliche Woche und würde mich freuen, wenn wir uns gegebenenfalls dann am nächsten Sonntag hier wieder hören könnten. Mein Name ist Klaus Vier. Alles Liebe, alles Gute. Ciao. Ein paar Takte von Scuba sind gleich noch drin und er macht dann entsprechend hier die Tür zu. Also, ciao, ciao. Ahoi.